Prince, we're a satellite. We'll be right back. Das war der Rave Satellite. Es hat Spaß gemacht, mal Samstagabend zwischen 20 und 22 Uhr am Start zu sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Da ist Maruscha dann wieder für euch da. Tschüss.